WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen zum letzten Teil unserer kleinen Hörspielreihe dieser Woche zu Social Network. Heute zu einem Hoch auf Hörlust. Ein Hoch auf den Sound, der sich über den roten Teppich direkt ins limbische System rollt. Der Sound unwiderstehlicher Stimmen. Und die sind längst auch zum optimierbaren Attribut geworden, zum Mittel der Individualisierung, zum Objekt und zum Verkaufsschlager im Netz. Lade dir eine attraktive Stimme runter, wähle aus hunderten Stimmprofilen und kreiere deine individuelle Telefonstimme. Wie kommst du rüber? Sonorer Bass, labiale Überbetonung, du bist, wie du sprichst. Klingt deine Stimme zu monoton? Unser Algorithmus macht sie lebendiger. Lassen Sie sich also einwickeln von Lala means I love Lala. Ein Hörspiel von Leo Hofmann. Hallo. Oh Gott, ich klinge wie ein Frosch. Hallo. Wollen wir mal in der blinden Kuh einen Espresso trinken gehen? Oder so? Hallo, alle? Ich suche nach Stimmen, die, wie ich, den Soundismus vertreten. Und mit denen ich nachts über Lala sprechen kann. I'm looking for a voice that makes me sound like a miracle. So I decided to make contact with Lala. Ich suche jemanden, der sich anhört wie ein nie endender melancholischer Popsong. Kennst Lala noch nicht? Moment, ich verbinde dich. You sound like you sound. Weißt du, was ich meine? Vielleicht bist du ja auch so, dass du nach gar nichts aussiehst. Machst du mit? La la la la la la la la la la. Deine Stimme ist schön. I look na. Lala, das umfassende Servicepaket für deine Stimme. Lala, andere reden, du stimmst. I'm absolutely